WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic herzlich willkommen und ich sage Ihnen ganz kurz, was Sie heute erwartet hier im Hörspiel, einem Hörspiel aus dem Jahr 1967. Wir begleiten einen schwarzen Prediger aus den USA auf seiner Reise durch Deutschland. Kevin Euster Somala ist sein Name und mit im Gepäck hat er jede Menge Wut auf diejenigen, die seine Brüder und Schwestern benachteiligen, sich aber gleichzeitig als eifrige Christen bezeichnen. Ja, Sie können sich vorstellen, wie sowas ankam damals. Ein Schwarzer, der die Untätigkeit weißer Christen kritisiert, der sie sogar als Heuchler bezeichnet, ihm schlug jede Menge Ablehnung entgegen bis hin zum Hass. Nicht unbedingt erleichternd wirkt die Tatsache, dass unser Prediger nur erfunden ist, dass das Hörspiel nur klingt wie eine Reportage, aber keine ist, denn ein Jahr nach der Veröffentlichung wurde ein real existierender Prediger, Martin Luther King, in Memphis, Tennessee erschossen. Die Fiktion wurde von der Realität eingeholt. Kevin Euster Somala. Ausschnitte einer nicht gesendeten Fernsehansprache des Predigers aus Harlem sowie Partien seiner letzten öffentlichen Predigten in westdeutschen Großstädten von Ende Februar 1967 bis zu seiner Ermordung am 19. März 1967. Yes! Make love, not war! Das ist in Ordnung! Ja! Jesus Christ, der du für uns am Kreuz gestorben bist, wir scheren uns nicht um deine Not, haben selber Angst vorm Tod. Was hilft uns deine Liebe? Herr Jesus Christ, der du von uns zum Himmel aufgefahren bist, der Himmel ist ein schönes Versteck, wir bleiben hier im Dreck. Was hilft uns aller Glaube? Herr Jesus Christ, der du am jüngsten Tag uns richten wirst, das ist uns ziemlich einerlei, die Welt ist längst entzwei. Was hilft uns noch die Hoffnung? Ich wette, was Ole Bittermeier da gesungen hat, das ist genau das, was Sie, meine Damen und Herren, über Jesus Christus denken. Aber gleichzeitig denken Sie, dass es vielleicht falsch ist, so zu denken. Sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Und ich wäre nicht nach Europa gekommen. Ich werde gegen das anpredigen, was Ole Bittermeier gesungen hat. Ich werde es widerlegen. Was hilft uns deine Liebe? Ich werde beweisen, dass nur die Liebe hilft. Was hilft uns aller Glaube? Ich werde euch beweisen, dass wir nicht sind ohne den Glauben. Was hilft uns noch die Hoffnung? Ich werde euch beweisen, dass wir nur eine einzige Hoffnung haben. Zuerst war ich im Zweifel, wie ich zu euch reden soll. Ich hatte Einladungen, eine aus England vom Big Chief of Canterbury, eine von eurem Kirchenboss und dann kam noch eine aus Frankreich. Ich fragte mich, was soll ich in Europa? Ich gehöre da nicht hin. Was sind das für Leute, die Engländer, die Deutschen, die Franzosen? Und ich sagte mir, es sind dieselben, die ich aus New York, aus Chicago, aus Los Angeles kenne. Es sind Weiße, also gehöre ich dahin. Ich werde genauso zu Ihnen reden, wie ich zu den Amerikanern rede. Natürlich seid ihr ganz anders als die Amerikaner. Ihr würdet nicht ausziehen, wenn eure Nachbarn plötzlich Neger sind. Ihr nicht. Ja, ihr würdet ausziehen, Leute. Und jetzt wartet ihr, was der Nicker aus Harlem euch dafür bietet, dass ihr nicht auszieht. Der will uns was von Gott erzählen. Wozu bringt er dann Bittel aus Dänemark mit, der Gitarre spielt und singt und diese komische Flöte bläst? Bitte, Ole, steh auf. Zeig dich den Damen und Herren. Und wozu den rothaarigen Kerl mit den Buschtrommeln? Er heißt Rüdi von Assenpürch und ist Holländer. Da sehen Sie, wie lang und dünn er ist. Danke, Rudi. Danke, Ole. Ja, wozu sind wir hier? Was wollen wir? Pass auf, Leute. Ich sage es euch. Aber nicht so fein hintenrum und listig wie die weißen Missionare, wenn sie nach Afrika kommen und Geige spielen und kleine Höschen für unsere Babys mitbringen oder Büstenhalter für die Frauen, weil der liebe Gott sauer wird, wenn er nackte Brüste oder Kinderhintern sieht. Nein, ich sage es euch direkt. Ihr seid Heiden. Und ich komme als Missionar. Und Ole Bittermann und Rüdi von Essenburg helfen mir, eure verklebten Ohren zu öffnen. Ihr habt alles vergessen, was der Herr euch gelehrt hat. Und was ihr nicht vergessen habt, habt ihr verfälscht. Und was ihr nicht verfälscht habt, habt ihr ausgetilgt. Ihr lebt dumpf und unwissend in Hochmut und Aberglauben. Alles Elend in der Welt kommt, weil ihr den Herrn verloren habt und es nicht wahrhaben wollt, sondern ihr behauptet, in seinem Namen zu handeln und zu leben. Die wahren, die einzigen Heiden auf der Welt seid ihr, weil ihr überhaupt nichts glaubt und bloß so tut, als glaubtet ihr, was noch trostloser ist als Unglaube. Ja, wenn ihr wenigstens den Mut hättet zu sagen, Gott ist scheiße, aber den Mut habt ihr auch nicht. Ihr seid Heiden. Ihr seid es von ein paar Ausnahmen abgesehen seit 2000 Jahren. Ihr benutzt die Worte des Herrn, um euch hinter ihnen zu verstecken, um in ihrem Schatten die zu bleiben, die ihr immer wart. Aber das Licht, das von den Worten des Herrn ausgeht, meidet ihr. Es gab in meinem Leben Momente, da war mein Hass auf die Weißen so stark, so heiß. Ich war ausgetrocknet vor Hass. Mein Hass war eine Wüste. Da wusste ich, ich muss was tun, sonst verdurste ich in der Wüste, sonst fress ich bloß noch Sand. Und ich fragte mich, warum machen die Weißen solche Wüsten? Sie erfinden Autos, Flugzeuge, Maschinen, Kunstdünger, Penicillin. Sie rotten die Tsetsefliege aus und die Moskitos. Sie machen die Erde fruchtbar, wo sie hinkommen. Und die Krankheiten werden geringer. Und sie haben Programme, wie alle Menschen glücklich werden können. Aber wo sie gewesen sind, breitet sich die Wüste aus. Was sie berühren, verdorrt. Und wen sie heilen, der wird todkrank. Warum? Als ich mich das zum ersten Mal fragte, 1955 saß ich in New Jersey im Gefängnis, weil ich Marihuana verschoben hatte. Und als ich im Gefängnis von Monrovia in Liberia saß, 1957, weil ich versucht hatte, einen Weißen totzuschlagen, da habe ich mich das wieder gefragt. Warum? Als ich 1963 aus dem Gefängnis von Monrovia entlassen wurde, hatte ich drei Sprachen gelernt. French, Spanish, German, weil es keine Bücher im Gefängnis gab, die mir Antwort auf meine Frage geben konnten, nur die Bibel und zufällig diese drei vergammelten Grammatiks. Aber als ich dann so rumstand auf der Straße in Monrovia, frei, aber später haben sie mich natürlich ausgewiesen, da wusste ich die Antwort. Da wurde ich Missionar. Ja, was kann ein Neger werden in einer Gesellschaft, die von Weißen gemacht ist? Verbrecher oder fromm? Und Schuhputzer, natürlich. Meine Damen und Herren, würde es Ihnen gefallen, Ihr Leben lang die Schuhe von Negern zu putzen? Leute, ich bin nicht besser als ihr. Ich weiß bloß mehr über euch als ihr. Ich bin nicht gekommen, um für irgendeine Religion Propaganda zu machen. Ich bin nicht gekommen, um euch eure Sünden in den Rachen zu schreien. Würde euch gefallen, was, Leute, an die Brust klopfen, da, wo die Brieftasche ist. Wie recht hat er, wie recht hat er, wie recht hat er. Eine Minute und nicht länger. Ich bin gekommen, um einen einzigen Satz zu sagen. Gott lebt, weil Jesus gestorben ist. Eine skandalöse Behauptung, klar. Aber ich denke, wenn jeder diesen Skandal akzeptiert, kann nichts mehr schiefgehen in der Welt. So einfach ist das. Und so unmenschlich schwer, Leute. Leute, ich rede von meinem Leben. Vom Leben eines Niggers. Ihr werdet schon sehen. Herr Jesus Christ, der du für uns am Kreuz gestorben bist, man stirbt dir täglich deinen Tod, ob schwarz, ob braun, ob rot, was hilft da deine Liebe? Ja, was hilft sie? Welche Chance hat sie? Was können wir tun, damit sie uns hilft? Die Liebe. Zum Beispiel ich, Leute. Ich sehe euch ja nicht. Ich sehe keinen einzelnen von euch. Nur weiße Gesichter vor mir. 100 Reihen, 30 weiße Gesichter, gut beleuchtet. Und ich weiß, dass ich weiße Gesichter hasse. Aber ich soll euch lieben. Deshalb bin ich hergekommen. Nicht nur ihr sollt lieben, ich auch. Ich zuerst. Das wird von mir verlangt. Liebe. Aber ich hasse euch. Ich hasse jeden Weißen, weil er weiß ist. Nur Ole Bittermeier hasse ich nicht. Und auch nicht Rüdi von Assenbürg. Die kenne ich gut. Die sind meine Freunde. Zwei weiße Gesichter neben mir, die ich nicht hasse. Die helfen mir, euch alle nicht zu hassen. Ich hasse sie nicht, meine Damen und Herren. Jetzt nicht mehr. Dann gibt es da die Jungen. Boys and Girls. Weiße und Schwarze. Die haben ein anderes System. To fuck for peace. Auch das ist... Ach! Habt ihr vielleicht geglaubt, ich tue euch den Gefallen und predige gegen die Sünde des Fleisches? Leute, so einfach mache ich euch das nicht. Das würde euch gefallen, ich weiß. Sünde des Fleisches zieht immer. Aber Leute, das ist keine Sünde. Ihr wisst es auch ganz genau. Hört auf, euch damit zu betrügen. Das Böse sitzt woanders. Selbst der Chef in Rom fängt an, das zuzugeben. Und euer Kirchenpräsident weiß es auch schon. To fuck for peace. Wer das macht, hat jedenfalls Jesus besser begriffen als... Ja! Das ist christlicher Zen, du Killer for Peace. Gefällt euch nicht, weit ist was, aber so ist es. Sie sitzen in Ihrem Wohnzimmer und jetzt sehen Sie also einen Neger, der gleich von Gott sprechen wird. Im Programm haben Sie gelesen, dass ich Prediger bin. Aber ich rede nicht von Gott, sondern von Betty. Betty Somala. Der Name ist falsch, den hat sie erst auf der Missionsstation bekommen. Bei ihrer Familie im Busch hieß sie anders. Betty, im Busch von Liberia, wird von den Schwestern der amerikanischen Missionsschule entdeckt. Betty lernt lesen und schreiben. Die Schwestern sind lesbisch. Betty lernt, wie man mit den Schwestern betet. Als sie 16 ist, kommt ein neuer Stationsarzt, ein Deutscher vom Rhein, der braucht ein tüchtiges Mädchen. Betty zieht Spritzen auf, wacht bei den Patienten, schläft mit dem Arzt. Sonntags in der Kapelle spielt der Arzt Harmonium und singt Ave Maria von Schubert. Eines Tages ist er verheiratet mit einer blonden Weißen und er schmeißt Betty raus. Im Hafen von Monrovia trifft sie einen Kerl aus Harlem, einen Schiffsheizer, schwärzer als jeder Schwarze, den sie kennt. Der versteckt sie in den Kohlen, so kommt sie nach New York. Der schwarze Heizer hat einen Kollegen, einen weißen Heizer. Der ist Sizilianer und verdient doppelt so viel wie der schwarze Heizer. Der Maschinist ist ein Yankee und verdient so viel wie der schwarze und der weiße Heizer zusammen. Der Sizilianer muss dem Maschinisten ein Viertel seiner Heuer geben, weil der Maschinist ihm den Posten als Heizer verschafft hat. Der Neger muss dem Sizilianer ein Drittel seiner Heuer abtreten, damit der Sizilianer dicht hält und nicht sieht, wer hinter den Kohlen liegt. Betty sagt, das war ihre Hochzeitsreise. Ich bin in den Kohlen gemacht worden. In New York ist Betty halbtot vor Kohlenstaub, Gas, Hunger und Liebe. Betty sagt, der Heizer hat sie wirklich geliebt. Wer gibt für ein Girl schon ein Drittel seiner Heuer? Der Heizer kriegt auch fertig, was keiner fertig kriegt. Er schafft Betty illegal an Land. Von da an ist er spurlos verschwunden. Das war 1922. In einer Augustnacht 1937 machen zwei besoffene Weiße mit ihren Autos in der Nähe der 125. Straße Jagd auf eine dicke Negerin, die eine dicke Tasche schleppt. Es gelingt ihnen, sie zu überfahren. Die Hebamme Betty Somala stirbt einen Tag später. Sie war Anfang 30. Vor ihrem Tod sah sie aus wie Mitte 50. Ich war 15. Und von da an habe ich meinen Vater gesucht. Jetzt bin ich 30 Jahre älter und habe ihn immer noch nicht gefunden. Ich erzähle das alles nicht, weil ich es für was Besonderes halte, sondern weil es eine normale, durchschnittliche, lausige Niggergeschichte ist. Deshalb erzähle ich euch das. Aus dieser Schule. Und dann schießt er mir in die Fresse, ja! Auf dieser Schule ging es so zu. Von 1000 Kindern kam die Hälfte bewaffnet zum Unterricht. Die Waffen bestanden aus Steinschleudern, Messern mit feststehender Klinge, Schlagringen, Pistolen. Die Waffen wurden gelegentlich gegen Lehrer eingesetzt. Meistens aber kämpften die Kinder gegeneinander. Ich habe eine Narbe davon. Hier, links an der Stirn. Das war ein Messer. Die Schule existiert noch. Sie ist Anfang des Jahrhunderts sehr dauerhaft gebaut worden. Sie liegt in der Nähe der 125. Straße zwischen Harlem und dem puerto-ricanischen Viertel. Einige der Lehrer sind groß und bullenstark. Der bulligste ist der Dean of Discipline. Er schlägt die Kinder zusammen. Wenn er sie nicht zusammenschlägt, quälen und foltern die schwarzen Kinder die puerto-ricanischen und beide zusammen die Mischlinge oder die Mischlinge mit den puerto-ricanischen die Schwarzen. Der Dean of Discipline ist ein Weißer. Einer der schwarzen Jungs, die mit mir in derselben Klasse waren, ist jetzt Lehrer an dieser Schule. Er sagt, der Hauptzweck der Schule ist es, die Kinder 8 Stunden von zu Hause und von der Straße wegzukriegen. Die Straße und zu Hause, das ist dasselbe. Das ist Fäulnis, Gestank, Prostitution, Saufen, Heroin. Das ist 9 Menschen in einem Zimmer, 4x4 mit Kotze, Pisse und Ratten. Das ist Verzweiflung, Stumpfheit, Resignation, Verbrechen. Leute, ihr kennt das alles. Ihr lest es jeden Tag. Ihr habt Filme gesehen. Ach, ihr findet, das ist weit weg. Oh, Whiteys, Whiteys and Whiteys. Es ist ganz nah. Mein Freund, der Lehrer, sagt, ich lehre die Revolution. 10 von 1000 Kindern sind in der Lage wahrzunehmen, dass es noch eine andere Welt gibt als die, die sie kennen. Diese andere Welt fängt an mit 2x2 = 4. 1 Kind von 1000 ist bereit, daraus Folgerungen zu ziehen. Für dies Kind bin ich da. Mein Freund, der Lehrer, sagt, mit Jesus wirst du nichts erreichen. Ich sage, er ist unsere letzte Hoffnung. In Afrika haben wir den Dean of Discipline davongejagt. Jetzt foltern und quälen wir uns gegenseitig. Ihr habt recht, Leute, wenn ihr eure Kinder nicht mit Nickerkindern in eine Schule schicken wollt oder mit Zigeunerkindern oder mit Sizilianerkindern. Was, Leute? Denn klar, Nickerkinder sind asozial. Ja, sie lernen nicht, sie können nicht mehr lernen. Sie haben schon hunderte von Jahren gelernt, dass sie keine Chance haben. Sie haben ausgelernt. Und wenn sie trotzdem eine Chance haben, wenn sie plötzlich frei sind, weil einige Kinder doch noch was dazugelernt haben, dann schlagen sie sich gegenseitig tot als Freie, als Befreite. So ist es. Ich weiß das alles. Die Kinder der Revolution fressen als erstes sich selbst, dann ihre Eltern und dann verhungern sie ohne Jesus. Aber ihr, Leute, ihr verhungert auch ohne Jesus. Wie werdet ihr fertig mit euch, mit uns, ohne ihn? Die Geschichte schickt euch jetzt die Rechnungen für ein paar Jahrhunderte. Ihr bezahlt aber nicht oder nur zögernd per Abschlag. Ihr vergesst die Raten, die ihr zugesagt habt. Ungerührt seht ihr zu, wie eure Schuld wächst. In Afrika, in Südamerika, in Vietnam. Wer hilft euch, wenn ihr eines Tages alles auf einmal zahlen müsst? Und das müsst ihr, Leute, kein Zweifel. Wie lösen sich eure Widersprüche und meine Widersprüche? Nur er kann sie lösen. Ich hab's allein versucht. Es ist nicht gegangen. 1957 habe ich versucht, die Widersprüche zu lösen. Da kam ich aus dem Gefängnis in New Jersey. Da hatte mir einer gesagt, er kennt meinen Vater, den Heizer. Und der Heizer soll jetzt Taxifahrer sein in Monrovia. Da bin ich also übergesetzt nach Afrika. Zurück nach Afrika, 3 Monate lang zurück. Mit einem rostigen Kahn, der rostige Nägel von Panama nach Johannesburg schleppte und rostige Schrauben nach Lagos. Und außer den rostigen Schrauben noch moderne Schnellfeuergewehre. Niemand wusste, wo die herkamen und wo sie hingingen. Aber der CIA wird's gewusst haben. In Monrovia bin ich verschwunden. Ich habe den rostigen Kahn mit den rostigen Schrauben und den blitzenden Schnellfeuergewehren nie wiedergesehen. Aber meinen Vater habe ich auch nicht gesehen. Taxifahrer war jedenfalls nicht in Monrovia. Ich kriegte ein verrücktes Fieber. Ich fiel um vor Fieber. So ein Fieber kannte ich nicht. Nicht meine Armee im Krieg vor Okinawa. Nicht mal da habe ich so ein Fieber gehabt. Jemand schickt mich zu einem Doktor. Der ist Weißer. Ein Deutscher vom Rhein. Liberianischer Hafenarzt. Und er hilft nach Dienstschluss allen, die seine Hilfe brauchen. Vor der Stadt Monrovia am Atlantik ist eine Lagune. Und an der Lagune ein vergammeltes Haus. Da wohnt der Doktor. Allein. Mit 100 Ratten. Seine Frau ist schon lange in Europa. In der Diele warten die Patienten. In der Küche werden sie behandelt. Seit der letzten Regenzeit ist die Decke nass, der Putz bröckelt. Draußen über die durchgerosteten Regenrinnen flitzen die Ratten. Man hört das hin und her, hin und her. Der Doktor schwitzt, er ist mindestens 60, blass, aufgeschwemmt. Seine Haare sind gelbweiß. Auf dem Herd kocht Wasser. Vor sich auf dem Tisch hat er Pillen aufgereiht. Das Licht ist trübe, eine dreckige, nackte Glühbirne über dem Küchentisch. Die Patienten stehen Schlange von der Diele bis zum Küchentisch, schieben sich einer hinter dem anderen, schwarz, schweißglänzend. Geduldig, wie weiß es sich Schwarze vorstellen, am Küchentisch entlang. Da kriegen sie entweder eine Pille oder eine Spritze und der Doktor kriegt 50 Cent von jedem. Die Patienten, die behandelt sind, verlassen die Küche durch die Verandatür. Die Ratten folgen in die Treppe hinab bis zur Lagune. Vor den Lichtern der Autostraße nach Monrovia kehren sie um. Ich habe gewartet, ob der Doktor zwischendurch das Ave Maria singt. Er sang es nicht. Nirgendwo war ein Harmonium zu sehen. Trotzdem habe ich den Topf mit kochendem Wasser vom Herd gerissen und habe ihn dem Doktor über den Kopf gehauen. Mir fiel nichts anderes ein. Ich war hilflos. Damals, an unserer Schule, da war eine Weiße, eine Lehrerin, eine dünne, kleine Frau mit dünnen Haaren und dünner Stimme. Sie war ruhig und freundlich. Niemals hatte sie Ärger mit den schwer bewaffneten Kindern, mit Messern, Steinschleudern, Schlagringen, Pistolen. Nie. Vielleicht, weil sie in der 125. Straße geboren war. Vielleicht. Aber wenn es nur daran lag, hätten wir keine Chance. Ihr könnt ja nicht alle in der 125. Straße geboren sein, Leute, damit ihr nicht erschlagen werdet von den Hilflosen. Meine Damen und Herren, ich rede von der Liebe. Ich halte es für möglich, dass meine Predigten bisher anders ausgefallen sind, als der Herr Kirchenpräsident erwartet hat. Herr Jesus Christ, der du von uns zum Himmel aufgefahren bist, lässt uns allein im tiefen Dreck, du bist zu lang schon weg. Was hilft uns noch der Glaube? Ich wette, was Ole Bittermeier da gesungen hat, das ist genau das, was Sie, meine Damen und Herren, über Jesus Christus denken. Und ihr denkt, was will der Nicker? Uns was über Gott erzählen? Wozu bringt er da einen langhaarigen Gammler mit, der Gitarre spielt und singt und so eine Flöte da bläst? Bitte, Ole, steh auf, zeig dich den Damen und Herren. Und wozu den rothaarigen Kerl über den Busch trommeln? Er heißt Rüdi von Assenbrück und ist Holländer. Da sehen Sie, wie lang und dünn er ist. Danke, Rüdi. Danke, Ole. Ja, wozu sind wir hier? Was wollen wir? Pass auf, Leute, ich sage es euch, aber nicht hintenrum wie die weißen Missionare, wenn sie nach Afrika kommen und Ave Maria auf dem Harmonium spielen und sagen, es ist Sünde, wenn ein Mann mit drei Frauen schläft. Dabei ist es ganz gleichgültig, mit wie vielen Frauen ein Mann schläft oder verheiratet ist und mit wie vielen Männern eine Frau. Abraham hatte mehr als drei Frauen. In Tibet haben drei Männer eine Frau. Da wäre höchstens von ökonomischen Abhängigkeiten zu reden. Da wären höchstens wirtschaftliche Verhältnisse zu ändern. Und was übrig bleibt, sind private Angelegenheiten. Keine Rede jedenfalls von Sünde. Jesus hat sich dafür nie interessiert. Nein, ich sage es euch direkt, ihr seid Heiden. Und ich komme als Missionar. Und Ole Bittermeier und Rüdi von Assenbrück helfen mir, eure verklebten Ohren zu öffnen. Oder wollt ihr warten, bis ihr das Krachen eurer zusammenstürzenden Kirchen hört, eurer schönen, reichen Kirchen? Oh, ich möchte sie euch einreißen, euch nackt und bloß und ohnmächtig machen, euch zu Niggern machen, ja, damit ihr wieder glauben könnt. Ihr habt alles vergessen, was der Herr euch gelehrt hat. Und was ihr nicht vergessen habt, habt ihr verfälscht und ausgetilgt. Die wahren Heiden auf der Welt seid ihr, weil ihr bloß so tut, als glaubtet ihr. Was hilft denn noch der Glaube? Hat Ole Bittermeier gesungen. Alles. Alles, Leute. Alles hilft da, wenn man ihn einlässt. Reißt eure Fettherzen und eure verkrampften Zähne auseinander. Lasst ihn ein. Wir haben noch eine Chance. Dies ist sie. Ich rede nicht mehr von der Liebe. Ich finde die Wörter nicht. Ich weiß nicht, warum ich die Wörter nicht mehr finde. Ich habe gepredigt und gepredigt. Ich habe mein Leben für euch ausgebreitet wie ein Netz. Aber das Netz ist leer geblieben. Liebe, das versteht ihr, als hätte es Jesus nie gegeben. Privat, my boy, my baby, my darling. Schön, in Ordnung. Aber wie wendet man das auf alle an, Liebe? Was ist das für alle, für uns, für euch? Nur darauf kommt es an. Ich werde eurer Liebe mit dem Glauben auf die Beine helfen, Leute. Ja, aber für mich war das nicht sehr komisch damals. Ich hatte ja noch zwei davon. Zwei betrunkene Goldhamster. Und Martinez an der Mauer. Er holt jetzt aus, um mir seine 20 Zentimeter lange Klinge ins Auge zu rennen. Da ruft ihn jemand. Er stolpert. Und ich habe heute bloß diese Narbe. Hier. Hier links an der Stirn. Das war eine kleine, dünne, weiße Lehrerin, die ihn gerufen hat. Miss Clark, hinten im Hof. Martinez geht zu ihr, gibt ihr ohne ein Wort zu sagen das Messer und verdrückt sich. Miss Clark. Ja, Leute, wie bringt sie sowas fertig? Weil sie uns liebt? Uns? Diese furchtbaren Kinder? Nein, sie glaubt, das ist es. Das macht sie stark. Ich habe nicht geglaubt, 1957 in Monrovia. Das machte mich schwach. Da war ich, um meinen Vater zu suchen. Der sollte dort Taxifahrer sein in Monrovia. Ich habe ihn nicht gefunden. Aber ich kriegte ein verrücktes Fieber. Ich fiel um vor Fieber. Und jemand schickte mich zu diesem weißen Doktor. Der ist Hafenarzt in Monrovia. Und nach Dienstschluss hilft er allen, die seine Hilfe brauchen. Vor der Stadt am Atlantik ist eine Lagune. Und an der Lagune ein vergammeltes Haus, da wohnt der Doktor, zwischen Ratten und Fröschen. In der Diele warten die Patienten, in der Küche werden sie behandelt. Die Decke ist feucht, der Putz abgebrochen. Der Doktor ist blass, alt, er sitzt hinter dem Küchentisch. Vor sich auf dem Küchentisch hat er Pillen aufgereiht. Auf dem Herd kocht Wasser. Das Licht ist trübe, eine dreckige, nackte Birne über dem Küchentisch. Die Patienten stehen Schlange von der Diele bis zum Küchentisch, schieben sich schwarz, schweißglänzend, geduldig, einer hinter dem anderen am Küchentisch entlang, kriegen eine Pille oder eine Spritze und der Doktor kriegt 50 Cent. Ich bin Amerikaner, kein Eingeborener. Der Doktor schiebt seine Patienten vom Küchentisch zurück in die Diele, winkt mich heran. Mir gefällt es, dass er mich heranwinkt. Der Doktor und ich, wir sind Vertreter der Zivilisation. Ja, Leute, genau so. Ich reiße den Topf mit kochendem Wasser vom Herd und hau ihn dem Doktor über den Kopf. Ich hatte nichts mehr, woran ich mich halten konnte. Nur den Henkel von diesem verbeulten Topf. Wirklich? Sowas? Der Doktor, noch bandagiert, wird als Zeuge gehört. Er hat Bankguthaben in Genf und in Ottawa. Er wird Afrika verlassen. Er war schon zu lange in Afrika, sagt der Doktor. Afrika macht jeden Weißen krank. Der Doktor sagt, ich habe diesem Kontinent meine ganze Kraft gegeben. Als ich anfing, herrschen unbeschreibliche Zustände. Zum Beispiel im staatlichen Krankenhaus im Busch, bei der Missionsstation der amerikanischen Schwestern. Kein Verbandszeug, keine Instrumente. Es hat Jahre gedauert, bis ich alles hatte. Die hohe Zange kam nie. Man braucht sie bei schwierigen Geburten. 3 Jahre lang habe ich jeden Monat die hohe Zange in Monrovia angefordert. Ich musste zusehen, wie die Frauen starben. Der Richter fragt den Doktor, wie viel kostet eine hohe Zange? Der Doktor sagt, etwa 150 Mark. Nein, ich weiß nicht, Leute, wie geht das? Wenn die Liebe also nicht ausreicht, woher dann den Glauben nehmen? Ja, ich weiß nicht mehr, Leute. wenn ihr den Glauben nicht wollt, was soll dann die Liebe? Ja, Leute, ihr... Ich. Herr Jesus Christ, am jüngsten Tag die Bösen richten wirst. Wir haben nicht so lange Zeit, mach's lieber gleich und heut. Was hilft uns sonst die Hoffnung? Ich wette, meine Damen und Herren, was Ole Bittermeier da gesungen hat, ist genau das, was Sie von Jesus erwarten. Wenn Sie überhaupt was von ihm erwarten. Er soll euch die dreckige Arbeit abnehmen. Ja, Leute, das hättet ihr gern. Deshalb seid ihr gekommen. Jesus für eure miesen Ehen. Jesus für die Waffenruhe an Weihnachten. Jesus, der eure Militärbischöfen und Politiker die verfaulten Lügen aus dem Maul reißt und ihnen dafür leuchtende Wahrheit auf die Zunge legt. Jesus, der euch verzeiht, wenn ihr Betty überfahrt. Jesus, der dem Doktor verzeiht, weil ein Nicker ihn auf den Schädel schlug. Jesus, der die Neger nur liebt, wenn sie Blues singen. Jesus, der eure Autos und Zeitungsartikel segnet. Jesus für Abendland und Haus und Büro. Jesus als Schlafmittel, als blinde Kuh, als Lebenshilfe, als weißer Riese für euer Gewissen. Nein, Leute, damit ist es nichts. Schlagt euch Jesus aus dem Kopf! Ihr sitzt im Auto, betrunken, und da hinten geht Beppe über die Straße. Ich warte in der Diele und der Doktor winkt mir, ich soll in die Küche kommen. Das ist die Situation, oder? Was soll da, Jesus? Was hilft du, fuck for peace? Mit Love noch vor? Ja, sehr schön. Zu wenig! Zu wenig! Miss Clark in unserer Schule im Hof. Die Mauern sind 5 Meter hoch und noch höher geht das Drahtgitter, dass ein Junge oder ein Baseball nicht rüber können. Miss Clark im Hof braucht nur zu rufen. Nicht einmal laut. Sie ruft und Martinez sticht nicht mehr zu. Wenigstens nicht mehr richtig. Miss Clark hat nie von Jesus gesprochen. Vielleicht mochte sie ihn. Vielleicht mochte sie ihn nicht. Egal. Leute, ich werde nie mehr von Jesus sprechen. Nein, Ole, sing was anderes. Ja, so. Ich weiß noch keine Worte dafür. Die finden sich. Das war das Hörspiel Kevin Huster Somala von Richard Hay. Es sprach Heinz Rinke, Komposition Ingo Insterburg, Regie der Autor. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1968. Jeden Tag ist Hörspielzeit. Immer ab 19 Uhr in WDR 3.